Erster König Salomo war der König über ganz Israel. Zweiter, das waren seine Beamten, Asaja war Priester. Er war der Sohn von Zadok. Dritter, Elihoref und Ahia waren Schreiber. Josaphat war der Kanzler. Vierter, Benaja war der Chef vom Heer. Zadok und Abjatar waren Priester. Fünfter, Asaja leitete die 12 Beamten. Sabud war Priester und Freund des Königs. Sechster, Ahisar war Chef vom Palast. Adoniram war Chef über die Arbeiter. Siebter, Salomo hatte 12 Beamte in Israel. Sie brachten Essen für den Hof. Jeder Beamte war einen Monat im Jahr dran. Achter, das sind ihre Namen. Der Sohn von Hur war in Ephraim. Neunter, der Sohn von Deka war in Makas, Salbim und Bethsemes. Zehnter, der Sohn von Heset war in Arubbot, Socho und Hefer. Elfter, der Sohn von Abinadab war in Naphator. Er heiratete Salomos Tochter. Zwölfter, Bana war in Tanach und Megiddo. Er war auch in ganz Bethshan. Dreizehnter, der Sohn von Geba war in Ramoth in Gilead. Er hatte 60 große Städte mit Mauern. 14. Ahinadab war der Beamte in Mahanaim. 15. Ahimaaz war in Naphtali. Er heiratete Basmat. Sie war eine Tochter von Salomo. 16. Bana war der Beamte in Asser und Bealot. 17. Josaphat war der Beamte in Issachar. 18. Simei war der Beamte in Benjamin. 19. Geba war in Gilead. Das war das Land von Sihon und Og. Er war dort der einzige Beamte. 20. Es gab sehr viele Menschen in Israel. Sie aßen und waren fröhlich.